Abschnitt 26 aus Die Pickwickier, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 26. Kapitel, worin unter anderen ergötzlichen Dingen gezeigt wird, welche Würde und Unparteilichkeit Herr Napkins an den Tag legte und wie Herr Weller Herrn Hiob Trotters Ball mit derselben Kraft zurückschlug, mit der er geworfen wurde, nebst anderen Begebenheiten, die man am gehörigen Ort finden wird. Herrn Wellers Entrüstung, als er fortgebracht wurde, war nicht gering und sprach sich in zahllosen Anspielungen auf die Persönlichkeit und Handlungsweise Herrn Grummers und seines Amtsgenossen sowie in heldenmütigen Herausforderungen gegen seine 6 Untergebenen aus. Herr Snodgrass und Herr Winkle lauschten mit tiefem Respekt auf den Strom der Beredsamkeit, welchen ihr Meister von der Sänfte herabgoss und dessen reißenden Lauf die ernstlichen Bitten Herrn Tubmans, den Deckel des Lokomotivs zu schließen, nicht einen Augenblick aufzuhalten vermochten. Doch Herrn Wellers Zorn wich plötzlich der Neugierde, als der Zug in denselben Hofraum einbog, in welchem er den Ausreißer Hiob Trotter getroffen hatte. Und die Neugierde machte einem Gefühle der freudigsten Überraschung Platz, als der allgewichtige Herr Grummer den Trägern Halt zu machen gebot, mit würdevollem und festem Gang auf dasselbe grüne Tor, durch welches Hiob Trotter herausgekommen war, zuschritt und hastig am Glockenzuge riss, der an der Seite desselben hing. Auf diese Aufforderung erschien eine schmucke, rotwangige Dirne, welche vor Erstaunen über das rebellische Aussehen der Gefangenen und die leidenschaftliche Sprache Herrn Pickwicks die Hände über dem Kopf zusammenschlug und Herrn Muzzle herbeirief. Herr Muzzle öffnete den einen Flügel des Tors, um die Sänfte, die Gefangenen und die Diener des Gerichts einzulassen, und schlug sie augenblicklich der andringenden Menge wieder vor der Nase zu, worauf diese voll Entrüstung und Neugierde ihren Gefühlen dadurch Luft machte, dass sie noch eine oder zwei Stunden lang an das Tor polterte und an der Glocke zog. Alle nacheinander nahmen an dieser Unterhaltung teil, nur 3 oder 4 Glückliche, welche eine Ritze im Tor entdeckt hatten, die eine freie Aussicht auf nichts gestattete, starrten mit jener unermüdeten Beharrlichkeit in das Innere, mit welcher sich der Pöbel an den Fenstern des vorderen Zimmers eines Wundarztes die Nasen abstößt, wenn ein Betrunkener, der auf der Straße von einem Hundekarren überfahren wurde, im hinteren Zimmer der chirurgischen Inspektion unterworfen wird. Am Fuße einer Treppe, welche zur Haustüre führte, die auf beiden Seiten von einer amerikanischen Aloe in einem grünen Topfe bewacht wurde, machte die Sänfte Halt, und Herr Pickwick und seine Freunde wurden in die Hausflur geführt, aus welcher sie nach vorhergegangener Anmeldung durch Muzzle zu Herrn Napkins gewiesen und sofort der hochachtbaren Person dieses patriotischen Beamten vorgestellt wurden. Die Szene war ergreifend und ganz darauf berechnet, das Herz des Schuldbewussten mit Schrecken zu erfüllen und ihm einen richtigen Begriff von der Strenge und Majestät des Gesetzes beizubringen. Vor einem großen Bücherkasten, an einem großen Tisch, hinter einem großen Buche, in einem großen Stuhl saß Herr Napkins, noch weit größer als irgendeiner von den genannten Gegenständen, so groß diese auch immer waren. Der Tisch war mit Säulen von Akten geschmückt und am entfernteren Ende desselben ragten Kopf und Schultern des Herrn Jinks hervor, welcher in dem eifrigen Geschäft begriffen war, so geschäftig als möglich auszusehen. Nachdem die sämtliche Gesellschaft eingetreten, verschloss Muzzle sorgfältig die Türe und stellte sich hinter den Stuhl seines Herrn, um seine Befehle zu erwarten. Herr Napkins lehnte sich mit feierlicher Würde zurück und betrachtete die Gesichter seiner unfreiwilligen Gäste mit durchbohrenden Blicken. »Wer ist diese Person, Grummer?« sagte Herr Napkins auf Herrn Pickwick, deutend, welcher als Sprecher mit dem Hut in der Hand dastand und sich mit der äußersten Höflichkeit und Ehrerbietung verneigte. »Ihr Gestrengen, das ist der Pickwick«, erwiderte Grummer. »Keinen solchen Ton, alte Lichtschere«, fiel Herr Weller ein, sich mit Ellbogenstößen in die vorderste Reihe drängend. »Bitt um Verzeihung, Sir, aber dieser, Ihr dienstbarer Geist in den Stolpenstiefeln, würde als Zeremonienmeister nirgends ein anständiges Auskommen finden.« »Dies, Sir«, fuhr Herr Weller, Grummer zurückdrängend mit launiger Vertraulichkeit gegen den Oberbeamten fort, »dies ist Pickwick, Esquire, das Herr Tupman, jenes Herr Snodgrass und der andere neben ihm Herr Winkle, lauter vortreffliche Schindelmann, deren Bekanntschaft zu machen Sie sich sehr glücklich schätzen werden.« »Je schneller Sie übrigens diese Ihre Amtsdiener auf einen Monat oder zwei in die Tretmühle schicken, desto schneller und besser werden wir uns verständigen. Zuerst das Geschäft, dann das Vergnügen, wie König Richard III. Sagte, als er den anderen König im Tower erstach, bevor er die Kleinen erwürgte.« Am Schlusse dieser Anrede bürstete Herr Weller seinen Hut mit dem rechten Ellenbogen und nickte Jenks huldvoll zu, der ihn mit unaussprechlichem Entsetzen zu Ende gehört hatte. »Wer ist dieser Mensch, Grummer?« fragte der Oberbeamte. »Ein ganz verzweifelter Kerl, Ihr Gestrengen«, erwiderte Grummer. »Er suchte, die Gefangenen zu befreien und griff die Diener des Gesetzes an. Wir nahmen ihn deswegen fest und brachten ihn hierher.« »Daran habt ihr ganz recht getan«, entgegnete der Oberbeamte. »Es ist augenscheinlich ein verzweifelter Halunke.« »Es ist mein Diener, Sir«, sagte Herr Pickwick zornig. »So, er ist Ihr Diener, so«, sagte Herr Napkins, »also eine Verschwörung, dem Ansehen der Gesetze zu trotzen und die Boten des Gerichts zu ermorden. Pickwicks Diener, schreiben Sie das nieder, Herr Jinks.« Herr Jinks schrieb, »Euer Name, Bursche«, donnerte Herr Napkins. »Weller«, erwiderte Sam. »Ein sehr hübscher Name für die Liste von Newgate«, bemerkte Herr Napkins. Dies war ein Scherz. Folglich brachen Jinks, Grummer, Dudley, sämtliche Gerichtsboten und Muzzle in ein Gelächter aus, welches 5 Minuten lang dauerte. »Notieren Sie den Namen, Herr Jinks«, sagte der Beamte. 2L, alter Knabe«, rief Sam. Hier lachte ein unglücklicher Gerichtsbote wieder, worüber ihm der Beamte alsbald mit Verhaftung drohte. Es ist in solchen Fällen etwas Gefährliches, über den Unrechten zu lachen. »Wo seid ihr zu Hause?« fragte der Oberbeamte. »Überall und nirgends«, erwiderte Sam. »Notieren Sie das, Herr Jinks«, sagte der Beamte, der in eine förmliche Wut geriet. »Unterstreichen Sie es auch«, bemerkte Sam. »Er ist ein Landstreicher, Herr Jinks«, rief der Beamte, »ein Landstreicher nach seinem eigenen Geständnis, nicht wahr, Herr Jinks?« »Ganz gewiss, Sir.« »Ich will ihn einsperren lassen.« »Ich will ihn einsperren lassen als einen Landstreicher«, sagte Herr Napkins. »Das ist mir eine saubere Justiz hierzulande«, bemerkte Sam. »Da gibt es keinen Beamten, der nicht 2 Streiche macht, wenn er andere Leute wegen eines einsperrt.« Über diesen Witz lachte ein anderer Gerichtsdiener und machte dann eine so übernatürliche Anstrengung, eine ernste Miene zu erzwingen, dass der Beamte den Täter augenblicklich entdeckte. »Grummer«, rief der Beamte vor Wut ganz karfunkelrot werdend, »wie können Sie es wagen, einen so unverantwortlichen Taugenichts zum Gehilfen der Gerechtigkeit zu machen? Wie können Sie es wagen, Sir?« »Es tut mir herzlich leid, Euer Gestrengen«, stammelte Grummer. »Herzlich leid«, rief der wütende Beamte, »Sie sollen mir büßen für diese Pflichtvergessenheit, Herr Grummer. Ich will ein Exempel an Ihnen statuieren. Nehmen Sie dem Burschen den Stab ab, er ist betrunken. Ihr seid betrunken, Kerl.« »Ich bin nicht betrunken, Euer Gnaden«, erwiderte der Mann. »Ihr seid betrunken«, entgegnete der Beamte. »Wie könnt ihr euch unterfangen zu sagen, ihr seid nicht betrunken, wenn ich sage, ihr seid es? Riecht er nicht nach Schnaps, Grummer?« »Entsetzlich, ihr Gestrengen«, erwiderte Grummer, der eine entfernte Ahnung hatte, dass es irgendwo nach Rum röche. »Ich wusste es, dass er danach riecht«, bemerkte Herr Napkins. »Gleich beim Eintritt in das Zimmer sah ich es ihm an seinen aufgelaufenen Augen an, dass er betrunken ist. Haben Sie seine aufgelaufenen Augen nicht bemerkt, Herr Jenks?« »Jawohl, Sir.« »Ich habe diesen Morgen nicht einen Tropfen Branntwein gesehen«, sagte der Mann, der so nüchtern war, als er nur sein konnte. »Wie wagt ihr es, mir eine Lüge ins Gesicht zu sagen?« rief Herr Napkins. »Ist er nicht in diesem Augenblicke betrunken, Herr Jinks?« »Jawohl, Sir«, versetzte Jinks. »Herr Jinks«, bemerkte der Beamte, »ich lasse den Kerl einsperren wegen Unverschämtheit. Setzen Sie den Verhaftsbefehl auf, Herr Jinks.« Und der Gerichtsdiener wäre ohne weiteres eingesperrt worden, allein Jinks, welcher der Ratgeber des Beamten war und 3 Jahre lang in der Schreibstube eines Grafschaftsanwalts gelernt hatte, flüsterte dem Beamten zu, er glaube, das gehe nicht wohl an. Darauf hielt der Beamte eine Rede, worin er sagte, er wolle es aus Rücksicht auf die Familie des Gerichtsdieners beim Verweise und bei der Entlassung bewenden lassen. Demgemäß wurde derselbe eine Viertelstunde lang tüchtig gewaschen und seiner Verpflichtung enthoben. Und Grummer, Dumbly, Muzzle und sämtliche übrige Gerichtsdiener bewunderten murmelnd Herrn Napkins Großmut. »Jetzt, Herr Jinks, lassen Sie Grummer schwören«, sagte der Beamte. Grummer wurde sofort beeidigt, aber da er etwas verworren sprach und Herrn Napkins Mittagsessenszeit nahe war, so machte dieser die Sache kurz und legte Grummern die Antworten auf die Zunge, die denn auch immer so bejahend als möglich ausfielen. Das Verhör ging also seinen gewiesenen Gang und Herr Weller wurde 2 tätlicher Angriffe, Herr Winkle einer Drohung und Herr Snodgrass eines Stoßes überführt. Und nachdem dies alles zur Zufriedenheit des Beamten abgemacht war, hielten der Beamte und Herr Jinks eine stille Beratung. Die Beratung dauerte ungefähr 10 Minuten, dann zog sich Herr Jinks an seinen Platz am Ende des Tisches zurück und der Beamte setzte sich nach einem vorbereitenden Geräusper in seinen Stuhl und war eben im Begriff, seine Anrede zu beginnen, als Herr Pickwick mit den Worten einfiel. »Ich bitte Sie um Verzeihung, Sir, wenn ich Sie unterbreche«, sagte Herr Pickwick, »aber bevor Sie das Urteil, das Sie auf die stattgehabten Verhandlungen gegründet haben mögen, aussprechen und in Vollzug setzen, muss ich mein Recht in Anspruch nehmen, gehört zu werden, insofern die Sache meine Person betrifft.« »Schweigen Sie«, rief ihm der Beamte peremptorisch zu. »Ich muss Ihnen bemerklich machen, Sir«, sagte Herr Pickwick. »Schweigen Sie, Sir«, unterbrach ihn der Beamte, »oder ich werde meinem Gerichtsdiener befehlen, Sie abzuführen.« »Sie mögen Ihrem Gerichtsdiener befehlen, was Ihnen beliebt, Sir«, fiel Herr Pickwick ein, »und nach dem, was ich von der Subordination gesehen habe, die unter Ihnen gehandhabt wird, zweifle ich nicht, dass Sie alles ausführen, was Sie Ihnen nur immer befehlen. Aber ich muss mir die Freiheit nehmen, Sir, so lange mein Recht gehört zu werden, anzusprechen, bis ich mit Gewalt entfernt werde.« »Pickwick und Grundsatz«, rief Herr Weller mit sehr vernehmlicher Stimme. »Sam, sei ruhig«, sagte Herr Pickwick. »Stumm wie eine durchlöcherte Trommel«, erwiderte Sam. Herr Napkins betrachtete Herrn Pickwick mit dem Blicke des höchsten Erstaunens, als er eine so unerhörte Keckheit an den Tag legte und war augenscheinlich im Begriff, eine sehr zornige Erwiderung zu geben, als ihn Herr Jinks an den Ellenbogen stieß und ihm etwas ins Ohr flüsterte. Auf dieses gab der Beamte eine halb vernehmliche Antwort und dann erneuerte sich das Geflüster. Endlich wandte sich der Beamte, seinen Verdruss hinunterschluckend, an Herrn Pickwick und sagte in scharfem Tone: »Was haben Sie mir zu sagen?« Vorerst begann Herr Pickwick, einen Blick durch seine Brille werfend, vor welchem sogar Napkins die Augen niederschlug, »vorerst wünsche ich zu erfahren, warum ich und meine Freunde hierher gebracht worden.« »Muss ich es ihm sagen?« flüsterte der Beamte Jinks zu. »Ich denke, es wird das Beste sein, Sir«, flüsterte Jinks dem Beamten zu. »Es ist mir eine gerichtliche Anzeige zugekommen, dass man besorgt, Sie wollen einen Zweikampf ausfechten und dass die andere Person, Tubman, Ihr Sekundant und Helfershelfer sei. Deshalb, nun, Herr Jinks?« »Jawohl, Sir. Deshalb fordere ich Sie beide auf eine...« »Nicht wahr, so ist's recht, Herr Jinks.« »Jawohl, Sir.« »Was, Herr Jinks?« fragte der Beamte ärgerlich. »Eine Bürgschaft zu stellen, Sir.« »Ja, deshalb fordere ich Sie beide auf, wie ich eben sagen wollte, als ich durch meinen Schreiber unterbrochen wurde, eine Bürgschaft zu stellen.« »Eine gute Bürgschaft«, flüsterte Herr Jinks. »Ich verlange eine gute Bürgschaft«, sagte der Beamte. »Von Bürgern aus der Stadt«, flüsterte Jinks. »Es müssen Bürger aus der Stadt sein«, sagte der Beamte. »50 Pfund jeder«, flüsterte Jinks, »und natürlich Hausbesitzer.« »Ich verlange 2 Bürgen, jeden von 50 Pfund«, sagte der Beamte laut, mit großer Würde, »und das müssen natürlich Hausbesitzer sein.« »Aber um Himmels Willen, Sir«, rief Herr Pickwick, gleich Herrn Tubman vor Erstaunen und Unwillen außer sich, »wir sind in dieser Stadt völlig fremd. Ich kenne ebenso wenig einen Hausbesitzer hier, als ich mit irgendjemandem einen Zweikampf auszufechten gedenke.« »Ich bin meiner Sache gewiss«, versetzte der Beamte, »ich bin meiner Sache gewiss. Sie nicht auch, Herr Jinks?« »Jawohl, Sir.« »Haben Sie noch mehr zu bemerken?« sagte der Beamte. Herr Pickwick hatte allerdings noch weit mehr zu bemerken und würde es auch, wiewohl nicht sehr, zu seinem Vorteil oder zur Zufriedenheit des Beamten getan haben, wäre er nicht in dem Augenblicke, wo er zu sprechen aufhörte, von Herrn Weller an den Ellenbogen gestoßen worden, worauf er sich alsbald mit dem genannten Herrn in eine so ernste Unterhaltung einließ, dass er die Frage des Beamten völlig überhörte. Herr Napkins war indes nicht der Mann, eine Frage von der Art zweimal zu stellen, und so begann er denn nach einem zweiten vorbereitenden Geräusper seine Entscheidung auszusprechen, während die Gerichtsboten voll Ehrfurcht und Bewunderung stillschweigend zuhörten. Herr Weller sollte für den ersten Angriff um 2 und für den zweiten um 3, Herr Winkle um 2 und Snodgrass um 1 Pfund gestraft werden, und außerdem lautete Herrn Napkins Erkenntnis, den Frieden gegen seiner Majestät Untertanen und namentlich gegen seinen Gerichtsdiener Daniel Grummer beschwören. Von Pickwick und Tubman hatte er bereits die Bürgschaft gefordert. Kaum hatte der Beamte zu sprechen aufgehört, als Herr Pickwick mit einem Lächeln, welches sich über sein wieder aufgeheitertes Gesicht verbreitete, einige Schritte vortrat und sagte: »Ich bitte den Bürgermeister um Verzeihung, aber darf ich die Erlaubnis nachsuchen, Sie in einer für Sie selbst sehr wichtigen Angelegenheit 5 Minuten lang insgeheim zu sprechen?« »Was?« fragte der Beamte. Herr Pickwick wiederholte sein Gesuch. »Das ist eine sehr außerordentliche Bitte«, sagte der Beamte. »Eine geheime Unterredung?« eine geheime Unterredung«, wiederholte Herr Pickwick mit festem Tone. »Nur wünschte ich, dass mein Diener dabei gegenwärtig wäre, insofern ich die Mitteilung, die ich Ihnen zu machen habe, zum Teil ihm verdanke.« Der Beamte sah voll Erstaunen auf Herrn Jinks und Herr Jinks auf den Beamten und die Gerichtsdiener aufeinander. Herr Nupkins erbleichte plötzlich. Konnte Weller in einer Anwandlung von Gewissensbissen irgendeine heimliche Verschwörung gegen sein Leben entdeckt haben? Es war ein furchtbarer Gedanke. Er war ein Staatsbeamter und er wurde blasser, als er an Julius Caesar und Herrn Percival dachte. Der Beamte sah wieder auf Herrn Pickwick und winkte Herrn Jinks. »Was halten Sie von diesem Gesuch, Herr Jinks?« flüsterte Herr Nupkins. Herr Jinks, welcher nicht genau wusste, was er davon halten sollte und anzustoßen fürchtete, lächelte bedenklich und schüttelte langsam den Kopf, während er seine Mundwinkel hinaufzog. »Herr Jinks«, sagte der Beamte mit strengem Tone, »Sie sind ein Esel, Sir.« Als er diese lakonische Ansicht ausgesprochen hatte, lächelte Herr Jinks wieder, doch etwas weniger als zuvor, und zog sich allmählich in seinen Winkel zurück. Herr Nupkins ging einige Minuten mit sich selbst zu Rate, erhob sich dann von seinem Stuhl, bedeutete Herrn Pickwick und Sam Weller ihm zu folgen, trat in ein kleines Zimmer, das an die Amtsstube stieß. Er suchte hierauf Herrn Pickwick, sich nach dem entgegengesetzten Ende des Gemachs zu verfügen und erklärte sich bereit, die Mitteilungen, welcher Art sie auch sein möchten, anzuhören, wobei er die Hand an der halbgeschlossenen Türe hatte, um sogleich entrinnen zu können, im Falle die Herren nur die geringste Miene machen sollten, Feindseligkeiten zu beginnen. »Ich will auf einmal zur Sache kommen, Sir«, begann Herr Pickwick, »es betrifft Sie und Ihre Ehre wesentlich. Ich habe allen Grund zu der Vermutung, dass Sie einem groben Betrüger in Ihrem Hause Ein- und Ausgang gestatten.« »Zwei«, unterbrach ihn Sam, »das maulbeerfarbene Untier steckt voll Tränen und Schurkerei.« »Sam«, fiel Herr Pickwick ein, »wenn ich mich diesem Herrn verständlich machen soll, so muss ich dich bitten, deinen Gefühlen Einhalt zu tun.« »Tut mir leid, Sir«, versetzte Herr Weller, »aber wenn ich bedenke, was der Hiob für ein Kerl ist, so kann ich mir nicht helfen. Ich muss die Klappe einen oder zwei Zoll weit aufmachen.« »Mit einem Wort, Sir«, sagte Herr Pickwick, »ist mein Diener recht daran, wenn er vermutet, dass ein gewisser Captain Fitzmarshall aus- und eingeht?« »Denn«, fügte Herr Pickwick hinzu, als er sah, dass Herr Nupkins im Begriffe stand, ihn zornig zu unterbrechen, »denn wenn er recht hat, so kenne ich diese Person als einen...« »Psst, psst«, fiel Herr Nupkins die Türe schließend ein, »Sie kennen ihn als was?« »Als einen nichtswürdigen Abenteurer, einen ehrlosen Halunken, einen Mann, der die Gesellschaft plündert und die Leute mit seinen Schurkereien, seinen albernen, dummen, erbärmlichen Schurkereien hinters Licht führt«, rief der aufgeregte Herr Pickwick. »Ach Gott«, seufzte Herr Nupkins, tief errötend und plötzlich sein ganzes Benehmen ändernd. »Ach Gott, Herr Pickwick«, ergänzte Sam. »Pickwick«, sagte der Beamte, »ach Gott, Herr Pickwick, bitte nehmen Sie Platz, das kann nicht Ihr Ernst sein. Captain Fitzmarshall?« »Nennen Sie ihn nicht Kapitän«, fiel Sam ein, »auch nicht Fitzmarshall. Er ist weder das eine noch das andere. Er ist ein herumziehender Komödiant, weiter nichts. Und sein Name ist Jingle. Und wenn es je einen Wolf in maulbeerfarbener Haut gab, so ist es Hiob Trotter.« »Es ist reine Wahrheit, Sir«, sagte Herr Pickwick, als ihn der Beamte voll Bestürzung anstarrte. »Ich habe in dieser Stadt nichts anderes zu tun, als die Person, von der wir sprechen, zu entlarven.« Und Herr Pickwick begann dem schreckensbleichen Herrn Nupkins einen kurzen Abriss von Herrn Jingle zu geben. Er erzählte, wie er ihn zuerst kennengelernt, wie er Fräulein Wardle entführt, wie er die Dame gegen ein Lösegeld gern wieder freigegeben, wie er ihn um Mitternacht in eine Kostschule gelockt und wie er, Herr Pickwick, es jetzt für seine Pflicht halte, seine Ansprüche auf seinen Stand und Namen in ihrer Richtigkeit darzustellen. Während dieser Erzählung stieg alles warme Blut, welches in Herrn Napkins Adern kreiste, bis in die äußersten Spitzen seiner Ohren. Er hatte den Käpt'n bei einem Pferderennen in der Nachbarschaft zufälligerweise getroffen. Entzückt durch seine lange Liste aristokratischer Bekanntschaften, seine ausgedehnten Reisen und sein faschionables Benehmen, hatten Frau Napkins und Fräulein Napkins, Herrn Captain Fitzmarshall und wieder Captain Fitzmarshall und Captain Fitzmarshall hinten und vorn bei allen Matadoren ihrer auserlesenen Zirkel eingeführt, bis endlich ihre Busenfreundinnen, Frau Porkenham und die Fräulein Porkenham und deren Bruder Herr Sidney Porkenham vor Eifersucht und Verzweiflung beinahe barsten. Und nun, nach allem diesen hören zu müssen, er sei ein elender Abenteurer, ein herumziehender Komödiant und, wo nicht ein Betrüger, doch wenigstens ein Mann, der einem solchen so ähnlich sah, dass es schwer hielt, einen Unterschied zu entdecken. Himmel, was würden die Porkenham sagen? Wie würde Herr Sidney Porkenham triumphieren, wenn er erführe, dass man ihn um eines solchen Nebenbuhlers willen hintangesetzt? Wie konnte er bei der nächsten Quartalssitzung dem alten Porkenham unter die Augen treten? Und wenn die Geschichte bekannt wurde, wie hätte er dadurch der Opposition der herrschenden Partei das Messer selbst in die Hand gegeben? Aber bei all dem, sagte Herr Napkins, dessen Gesicht sich nach einem langen Stillschweigen wieder für einen Augenblick aufheiterte, bei all dem ist dies eine bloße Behauptung. Captain Fitzmarshall ist ein sehr einnehmender Mann und hat ohne Zweifel viele Feinde. Welche Beweise haben Sie für die Wahrheit Ihrer Angaben? »Stellen Sie ihn mir gegenüber«, erwiderte Herr Pickwick, »das ist alles, was ich verlange und alles, was ich mir ausbitte. Stellen Sie ihn mir und meinen Freunden gegenüber, so werden Sie keiner weiteren Beweise bedürfen.« »Nun«, versetzte Herr Napkins, »das lässt sich sehr leicht bewerkstelligen, denn er wird diesen Abend hier sein und dann würde zugleich das Aufsehen vermieden. Es wäre mir bloß um den jungen Mann selbst, Sie verstehen mich. Ich möchte aber doch vorerst Madame Napkins über das Geeignete eines solchen Schrittes um Rat fragen. Auf alle Fälle, Herr Pickwick, müssen wir unser Amtsgeschäft ins Reine bringen, ehe wir an etwas anderes gehen können. Haben Sie die Güte, wieder in das andere Zimmer zu treten?« Sie kehrten in das Amtszimmer zurück. »Grummer«, rief der Beamte in feierlichem Tone. »Ihr Gestrengen«, erwiderte Grummer mit dem Lächeln eines Günstlings. »Gehen Sie«, sagte der Beamte streng, »und nehmen Sie sich in Acht, dass Sie sich künftig nicht mehr übereilen. Es geziemt Ihnen gar nicht, und ich kann Sie versichern, Sie haben sehr wenig Ursache, darüber zu lächeln. War der Bericht, den Sie mir soeben erstattet, durchaus der Wahrheit getreu? Besinnen Sie sich wohl, Mensch!« »Ihr Gestrengen«, stotterte Grummer, »ich...« »Ah, Sie kommen in Verwirrung, nicht wahr?« sagte der Beamte. »Herr Jinks, bemerken Sie seine Verwirrung?« »Jawohl, Sir«, erwiderte Jinks. »Wiederholen Sie jetzt Ihre Aussagen, Grummer«, sagte der Beamte, »und noch einmal warne ich Sie, besinnen Sie sich wohl. Herr Jinks, nehmen Sie seine Angaben zu Protokoll.« Der unglückliche Grummer begann also seinen Bericht aus Neue. Allein die Art und Weise, wie Herr Jinks seine Worte zu Protokoll und der Beamte zu Herzen nahm, verbunden mit seinem natürlichen Hang zu Weitschweifigkeiten und seiner außerordentlichen Verwirrung, verwickelte ihn in einem Zeitraum von weniger als 3 Minuten in eine solche Menge von Widersprüchen, dass Herr Napkins auf einmal erklärte, er könne ihm keinen Glauben schenken. Die Strafen wurden also erlassen und Herr Jinks wusste im Augenblick ein paar Bürgen. Und nachdem die ganze feierliche Gerichtsverhandlung zur allgemeinen Zufriedenheit geschlossen war, wurde Herr Grummer schimpflich hinausgewiesen. Ein furchtbarer Beweis der Unbeständigkeit menschlicher Größe und der unsicheren Stellung eines Günstlings der Großen. Frau Napkins war eine majestätische Figur in einem blauen Gaseturban und lichtbraunen falschen Haaren. Fräulein Napkins besaß alles Hochfahrende ihrer Mama außer dem Turban und alles Falsche außer den Haaren. Und wenn die Ausübung dieser beiden liebenswürdigen Eigenschaften Mutter und Tochter, wie es nicht selten der Fall war, in irgendeine unangenehme Lage versetzten, so kamen beide darin zusammen, dass sie die Schuld auf Herrn Napkins Schultern legten. Als daher Herr Napkins Frau Napkins besuchte und ihr die Eröffnung mitteilte, die ihm Herr Pickwick gemacht hatte, erinnerte sich Frau Napkins plötzlich, dass sie immer so etwas der Art erwartet, dass sie immer gesagt, es würde noch so gehen, dass man nie auf ihren Rat geachtet, dass sie wirklich gar nicht wisse, wofür Herr Napkins sie halte und so weiter. Der Gedanke, sagte Fräulein Napkins, aus jedem Augenwinkel eine Träne von kaum bemerkbaren Dimensionen hervorpressend, der Gedanke, so zum Besten gehalten worden zu sein. Dafür kannst du dich bei deinem Papa bedanken, fiel Frau Napkins ein. Wie habe ich den Mann gebeten und beschworen, sich nach des Kapitäns Familienverhältnissen zu erkundigen? Wie bin ich in ihn gedrungen, einen entscheidenden Schritt zu tun? Ich weiß gewiss, niemand wird's mir glauben, niemand. Aber meine Liebe, sagte Herr Napkins, entschuldige dich nicht, du machst die Sache nur schlimmer, entschuldige dich nicht, fiel Frau Napkins ein. Meine Liebe, begann Herr Napkins aufs Neue, hast du doch selbst Captain Fitzmarshall so sehr begünstigt, hast ihn beständig zu uns eingeladen, meine Liebe, und hast keine Gelegenheit vorübergehen lassen, ihn auch in anderen Gesellschaften einzuführen. Habe ich es nicht gesagt, Henriette, entgegnete Frau Napkins, sich mit der Miene des schwer beleidigten Weibes an ihre Tochter wendend, habe ich es nicht gesagt, dein Papa werde es herumdrehen und alles mir aufbürden? Habe ich es nicht gesagt? Hier schluchzte Frau Napkins. Ach, Papa, rief Fräulein Napkins und schluchzte ebenfalls. »Ist es nicht himmelschreiend? Nachdem er alle diese Schmach über uns gebracht und uns lächerlich gemacht hat, treibt er noch seinen Spott mit mir und sagt, ich sei schuld daran,« rief Frau Napkins. »Wie können wir uns je wieder in Gesellschaft blicken lassen?« sagte Fräulein Napkins. »Wie können wir den Porkenhams unter die Augen treten?« fragte Frau Napkins. »Oder den Griggs«, sagte Fräulein Napkins. »Oder den Slummintaukens«, fragte Frau Napkins. »Doch, was kümmert das deinen Papa? Was gilt das ihm?« Bei diesem furchtbaren Gedanken weinte Frau Napkins so heftig, wie man nur in tiefstem Seelenschmerz weinen kann, und Fräulein Napkins folgte ihrem Beispiele. Frau Napkins Tränen fuhren fort, mit großer Geschwindigkeit zu fließen, bis sie ein wenig Zeit gewonnen hatte, die Sache zu überdenken, worauf dann ihre Entscheidung dahin ausfiel, es werde das Beste sein, wenn man Herrn Pickwick und seine Freunde bis zur Ankunft des Kapitäns zu bleiben bäte, um Herrn Pickwick die gewünschte Gelegenheit zu verschaffen. Würden sich dann seine Angaben als wahr herausstellen, so könnte der Captain ohne weiteres Aufsehen aus dem Hause gewiesen und den Porkenhams leicht vorgespielt werden, er sei durch den Einfluss seiner Familie bei Hof zum Generalgouverneur von Sierra Leone oder Sangur Point oder irgendeiner anderen Kolonie in jenen gesunden Himmelstrichen ernannt worden, welche die Europäer so sehr bezaubern, dass sie, wenn sie einmal dort sind, nicht mehr leicht zur Rückkehr bestimmt werden können. Als Frau Napkins ihre Tränen trocknete, trocknete auch Fräulein Napkins die ihrigen, und Herr Napkins war äußerst froh, wenn die Sache so abgemacht wurde, wie Frau Napkins vorgeschlagen hatte. Also wurde Herr Pickwick mit seinen Freunden, nachdem sie sich zuvor von allen Spuren ihres letzten Erlebnisses reingewaschen hatten, den Damen vorgestellt und bald darauf in einen Speisesaal geführt. Und Herr Weller, in welchem der Beamte vermöge des ihm eigenen Scharfsinns binnen einer halben Stunde einen der feinsten Bursche von der Welt entdeckt hatte, wurde der Sorgfalt und Pflege Herrn Mothers empfohlen, welchem besonders eingeschärft wurde, ersteren mit sich hinunterzunehmen und mit der gehörigen Aufmerksamkeit zu behandeln. »Wie geht es Ihnen, Sir?« fragte Herr Mothers, als er Herrn Weller die Küchentreppe hinunterführte. »Nun, es hat seit der kurzen Zeit, dass ich Sie in der Amtsstube hinter dem Stuhl Ihres Herrn aufgepflanzt sah, keine große Veränderung in meinen inneren Zuständen stattgefunden«, versetzte Sam. »Sie werden mich entschuldigen, dass ich Ihnen damals so wenig Aufmerksamkeit erwiesen«, bemerkte Herr Mothers. »Sie wissen, mein Herr hatte Sie mir noch nicht vorgestellt. Himmel, wie er jetzt so große Stücke auf Sie hält, Herr Weller. Sie dürfen versichert sein.« »Ach, was er für ein artiger Herr ist«, sagte Sam. »Nicht wahr?« erwiderte Mothers. »So viel Humor«, meinte Sam. »Und ein so beredter Mann«, sagte Mothers, »seine Gedanken fließen, nicht wahr?« »Wundervoll«, versetzte Sam, »sie stürzen heraus und stoßen die Köpfe so hart aneinander, dass sie sich ganz verwirrt machen. Man weiß oft kaum, was er damit will, nicht wahr?« »Das ist eben die große Kunst, die in seinem Vortrage liegt«, bemerkte Herr Mothers. »Geben Sie Acht, hier kommt die letzte Stufe, Herr Weller. Wollen Sie sich nicht die Hände waschen, Sir, ehe wir zu den Damen gehen? Hier ist ein Becken mit Wasser, Sir, und hinter der Türe ein reines Handtuch.« »Es könnte nicht schaden, wenn ich mich etwas säuberte«, erwiderte Herr Weller, das Handtuch dick mit Seife überschmierend und das Gesicht reibend, bis es wieder schimmerte. »Wie viele Damen sind hier?« »Nur zwei sind in unserer Küche«, antwortete Herr Mothers, »eine Köchin und ein Stubenmädchen. Wir halten einen Jungen für die gemeineren Arbeiten und außerdem noch ein Laufmädchen. Aber sie essen im Waschhause.« »Ah, Sie essen im Waschhause, wirklich?« fragte Herr Weller. »Ja«, versetzte Herr Mothers, »wir versuchten es anfangs, Sie an unsere Tafel zu ziehen, aber es ging nicht. Das Laufmädchen hat so furchtbar gemeine Manieren und der Junge schnauft so schrecklich, wenn er isst, dass wir es unmöglich fanden, mit ihnen zu Tische zu sitzen.« »Etwa wie ein junger Nordkapper«, bemerkte Herr Weller. »Oh, fürchterlich«, erwiderte Herr Mothers. »Das ist das Schlimmste an einem Dienst auf dem Lande, Herr Weller. Die Jüngeren sind immer so außerordentlich roh. Hierher, Sir, wenn es Ihnen gefällig ist, hierher.« Und Herrn Weller mit der größten Höflichkeit vorangehend führte ihn Herr Mothers in die Küche. »Marie«, sagte Herr Mothers zu dem hübschen Stubenmädchen, »dies ist Herr Weller, ein Gentleman, den der Herr herunterschickt und unsere Fürsorge für seine Unterhaltung aufs Beste empfiehlt. Und Ihr Herr ist ein Kenner und hat mich gerade an den rechten Platz geschickt«, bemerkte Herr Weller, indem er Marien mit einem Blicke der Bewunderung betrachtete. »Wenn ich Herr im Hause wäre, Stoff zur Unterhaltung, würde ich überall finden, wo Marie ist.« »Bitte, Herr Weller«, sagte Marie errötend. »Schön, von mir will niemand was«, rief die Köchin aus. »Beim Himmel! Ich habe nicht an Sie gedacht, Köchin«, sagte Herr Mothers. »Erlauben Sie mir, Herr Weller, Sie vorzustellen.« »Wie befinden Sie sich, Madame?« fragte Herr Weller. »Freut mich unendlich, Ihre Bekanntschaft zu machen, und ich hoffe, sie werde von langer Dauer sein, wie der Gentleman zu der 5-Pfund-Note sagte.« Als diese Vorstellungszeremonie vorüber war, zogen sich die Köchin und Marie an das Ende der Küche zurück, um 10 Minuten lang zu kichern, und kamen dann mit hochroten, lachenden Gesichtern wieder zur Gesellschaft, die sich sofort zu Tische setzte. Herrn Wellers Gewandtheit und Unterhaltungsgabe äußerte einen so unwiderstehlichen Einfluss auf seine neuen Freunde, dass sie, noch ehe das Mittagessen halb vorüber war, bereits auf dem vertrautesten Fuße mit ihm standen und in die Schurkenstreiche Hiob Trotters völlig eingeweiht waren. »Ich konnte diesem Hiob nie ausstehen«, sagte Marie. »Das war auch nicht wohl anders möglich, mein Schätzchen«, versetzte Herr Weller. »Warum nicht?«, fragte Marie. »Weil sich Hässlichkeit und Schurkerei nie mit Schönheit und Tugend verschwistern können«, erwiderte Herr Weller. »Nicht wahr, Herr Muzzle?« »Sie haben ganz recht«, sagte dieser Herr. Hier lachte Marie und sagte, die Köchin habe sie zum Lachen gebracht, und die Köchin lachte und sagte, es sei nicht wahr. »Ich habe kein Glas«, sagte Marie. »Trinken Sie mit mir, meine Törste«, sagte Herr Weller. »Setzen Sie Ihre Lippen an meinen Becher, so kann ich Sie durch Vermittlung küssen.« »Schämen Sie sich, Herr Weller«, meinte Marie. »Warum schämen, meine Törste, dass Sie so reden?« »Pah, es ist ja nichts Arges. Es ist etwas Natürliches, nicht wahr, Jungfrau Köchin?« »Fragen Sie mich nicht so närrisch«, erwiderte die Köchin in der besten Laune, und hierauf lachten die Köchin und Marie wieder so lange, bis die letztgenannte Dame vom Bier, von der kalten Küche und dem Gelächter so angegriffen wurde, dass sie beinahe erstickte. »Eine gefährliche Krisis, die Sie nur mit Hilfe mehrerer Schläge auf den Rücken und anderer erforderlicher Aufmerksamkeiten, welche ihr auf die zarteste Weise von Herrn Samuel Weller erwiesen wurden, überstand.« Diese laute Fröhlichkeit wurde plötzlich durch ein starkes Läuten am Gartentor unterbrochen, auf welches der junge Herr, der seine Mahlzeit im Waschhause hielt, alsbald öffnete. Herr Weller widmete seine ganze Aufmerksamkeit dem hübschen Stubenmädchen. Herr Muzzle war durch das Servieren in Anspruch genommen, und die Köchin hatte eben zu lachen aufgehört und führte gerade ein beträchtliches Stück Fleisch nach ihren Lippen, als die Küchentüre aufging und Herr Hiob Trotter hereintrat. Wir haben gesagt, dass Herr Hiob Trotter hereintrat, aber diese Behauptung kann auf gewöhnliche Gewissenhaftigkeit als Geschichtsschreiber keinen Anspruch machen. Die Tür ging auf und Herr Trotter erschien. Er wäre hereingetreten und war wirklich im Begriffe hereinzutreten, als er beim Anblicke des Herrn Weller unwillkürlich ein paar Schritte zurückbebte und vor Bestürzung und Schrecken die unerwartete Szene völlig regungslos anstarrte. »Da ist er«, sagte Sam lustig aufstehend. »Wir sprachen soeben von Ihnen. Wie befinden Sie sich?« »Wo haben Sie sich befunden? Treten Sie herein!« Und seine Hand auf den maulbeerfarbigen Kragen des widerstandslosen Hiob legend, zog ihn Herr Weller in die Küche, schloss die Türe ab und händigte den Schlüssel Herrn Muzzle ein, der ihn ganz kaltblütig in seine Seitentasche steckte. »Das ist höchst lustig«, rief Sam. »Denken Sie nur, mein Herr hat das Vergnügen, den Ihrigen oben zu sehen, und ich habe die Freude, Sie hier unten zu begrüßen. Wie steht es mit Ihnen und wie steht es mit dem Kramladen? Nun, es freut mich sehr, Sie zu treffen. Wie gut Sie aussehen. Es ist eine wahre Lust, Sie zu betrachten, nicht wahr, Herr Muzzle?« »Gewiss«, erwiderte Herr Muzzle. »Er ist so lustig«, bemerkte Sam. »So aufgeräumt«, bestätigte Muzzle. »Und so glücklich, uns zu sehen, das macht ihn so heiter«, sagte Sam. »Setzen Sie sich, setzen Sie sich.« Herr Trotter ließ sich in einen Stuhl zwängen, der am Feuer stand, richtete seine Äuglein zuerst auf Herrn Weller, dann auf Herrn Muzzle und sagte nichts. »Nun hätte ich Lust«, sagte Sam, »Sie aus einer Art von Neugierde in Gegenwart dieser Damen zu fragen, ob Sie sich nicht für einen so hübschen und artigen jungen Schindelmann halten, wie nur je einer ein rot gewürfeltes Taschentuch und Nummer 4 der geistlichen Liedersammlung bei sich hatte.« Und wie nur je einer im Begriff war, sich mit einer Köchin zu verheiraten, fügte die Dame unwillkürlich hinzu: der Schurke. Ha, ha, sich von seinen bösen Wegen bekehren und dann einen Kramladen errichten, sagte das Stubenmädchen. Jetzt will ich euch was sagen, junger Bursche, begann Herr Massel, den die beiden letzten Anspielungen in Wut versetzten, mit strengem Tone. Mit dieser Dame, auf die Köchin deutend, gedenke ich eine Verbindung fürs Leben zu schließen, und wenn Sie sich erdreisten, davon zu sprechen, Sie wollten mit ihr eine Verbindung zu einem Kramladen eingehen, so beleidigen Sie mich in einem der zartesten Punkte, in welchem nur ein Mann den anderen beleidigen kann. Verstehen Sie das, Sir? Hier schwieg Herr Massel, der einen großen Begriff von seiner Beredsamkeit hatte, in welcher er seinem Herrn nachahmte, und wartete auf eine Antwort. Aber Herr Trotter gab keine Antwort, und so fuhr denn Herr Massel in strengem Tone fort. »Es ist sehr wahrscheinlich, Sir, dass man Ihrer oben für einige Minuten benötigt sein wird, Sir, denn mein Herr ist in diesem Augenblicke damit beschäftigt, mit Ihrem Herrn, Sir, ein Haschisch zu verspeisen. Und deshalb haben Sie einstweilen Muße, mit mir eine kleine Privatunterredung zu halten, Sir. Verstehen Sie das, Sir?« Herr Massel wartete wieder auf eine Antwort, aber Herr Trotter täuschte abermals seine Erwartung. »Wohlan denn«, sagte Herr Massel, »es tut mir sehr leid, mich in Gegenwart der Damen erklären zu müssen, aber das Drängende des Falls wird mich entschuldigen.« »Das anstoßende Gemach ist leer, Sir, wenn Sie dort hineintreten wollen, Sir, und Herr Weller wird nichts dagegen haben, und wir können unsere Sache dann ausfechten, bis die Glocke ertönt. Folgen Sie mir, Sir.« Während Herr Massel also sprach, ging er ein paar Schritte der Türe zu, und um Zeit zu ersparen, zog er während des Gehens seinen Rock aus. Kaum hatte die Köchin die letzten Worte dieser furchtbaren Herausforderung gehört und gesehen, wie Herr Massel im Begriff war, sie in Ausführung zu bringen, als sie einen lauten, durchdringenden Schrei ausstieß und auf Herrn Hiob Trotter losstürzte. Dieser war eben von seinem Stuhle aufgestanden, und nun zerkratzte und zerschlug sie ihm sein breites, blattes Gesicht mit jener Energie, welcher den aufgeregten Frauenzimmern eigentümlich ist, fuhr ihm mit den Händen in sein langes, schwarzes Haar und riss ihm so viel davon aus, dass man 5 bis 6 Dutzend der größten Trauerringe hätte daraus flechten können. Nachdem sie diese Heldentat mit all jener Begeisterung vollbracht hatte, welche ihr die feurige Liebe zu Herrn Massel einflößte, taumelte sie zurück, und da sie eine Dame von sehr erregbaren und feinen Gefühlen war, so fiel sie augenblicklich ohnmächtig unter den Tisch. In diesem Augenblicke ertönte die Glocke. »Das gilt Ihnen, Hiob Trotter«, sagte Sam, und bevor Herr Trotter etwas erwidern konnte, ja, sogar bevor Herr Trotter Zeit hatte, die Wunden zu verstopfen, die ihm die besinnungslose Dame beigebracht, nahm ihn Sam an einem und Herr Massel an dem anderen Arm, und indem sie der eine vorne zog und der andere hinten schob, brachten sie ihn die Treppe hinaus ins Wohnzimmer. Ein imposantes Gemälde entfaltete sich vor ihnen. Alfred Jingle, Esquire, alias Captain Fitzmarshall, stand mit dem Hute in der Hand und einem Lächeln auf seinem, trotz seiner höchst unangenehmen Lage, völlig ruhigen Gesichte an der Türe. Ihm gegenüber stand Herr Pickwick, welcher soeben eine strenge moralische Vorlesung gehalten haben musste, denn seine linke Hand ruhte in seiner Taille und seine rechte schwebte in der Luft. Eine Haltung, die ihm eigen war, wenn er eine nachdrückliche Rede hielt. In einiger Entfernung stand Herr Tubman mit zornigem Gesicht und wurde von seinen beiden jüngeren Freunden sorgfältig zurückgehalten. Und am entfernteren Ende waren Herr Napkins, Frau Napkins und Fräulein Napkins, in deren Gesichter sich finsterer Stolz und mürrischer Trotz aussprach. »Was hindert mich?« sagte Herr Napkins mit der Würde des Herrschers, als Hiob hereingebracht wurde. »Was hindert mich, diese Menschen als Landstreicher und Betrüger verhaften zu lassen? Es ist eine törichte Nachsicht. Was hindert mich?« »Stolz, alter Kamerad, stolz«, erwiderte Jingle ganz wohlgemut. »Ließe sich nicht machen, ginge nicht. Einen Käpt'n ins Garn gelockt, he? Haha, sehr hübsch einen Mann für die Tochter. Saurer Apfel, öffentlich werden um alle Welt nicht. Sehen verblüfft rein, ganz verblüfft.« »Schändlicher«, rief Frau Napkins, »wir verachten Ihre gemeinen Anspielungen.« »Ich habe ihn von jeher gehasst«, fügte Henriette hinzu. »Ha, natürlich«, bemerkte Jingle. »Schlanker, junger Mann, alter Liebhaber, Sidney Porkenham, reich, feiner Bursche, doch nicht so reich als der Käpt'n, he? Gebt ihm den Abschied, fort mit ihm, alles für den Käpt'n, gibt nur einen Käpt'n, alle Mädchen, rasend verliebt, he, he, op, he?« Hier lachte Herr Jingle aus vollem Halse und Hiob rieb sich die Hände vor Vergnügen und gab den ersten Laut von sich, seit er ins Haus getreten war. Ein leises, kaum vernehmliches Kichern, welches anzudeuten schien, dass er sich seines Lachens zu sehr freute, um es von sich zu geben. »Napkins«, bemerkte die ältere Dame, »unsere Unterhaltung ist nicht dazu geeignet, Dienstboten zu Zeugen zu haben. Schaffe die Schurken fort.« »Jawohl, meine Liebe«, versetzte Herr Napkins. »Muzzle, Ihr Gnaden, machen Sie die Türe auf.« »Ja, Ihr Gnaden.« »Verlassen Sie dieses Haus«, sagte Herr Napkins mit nachdrucksvoller Bewegung seiner Hand. Jingle lächelte und ging auf die Türe zu. »Halt«, rief Herr Pickwick. Jingle blieb stehen. »Ich hätte«, sagte Herr Pickwick, »eine weit empfindlichere Rache für die Behandlung nehmen sollen, die mir von Ihnen und Ihrem heuchlerischen Freunde widerfahren ist.« Hier machte Hiob Trotter eine sehr höfliche Verbeugung und legte seine Hand aufs Herz. »Ich wiederhole«, fuhr Herr Pickwick immer zorniger werdend fort, »ich hätte eine empfindlichere Rache nehmen sollen, aber ich begnüge mich damit, Sie zu entlarven, und ich glaube, das der Gesellschaft schuldig zu sein. Es ist dies eine Nachsicht, Sir, für die Sie hoffentlich ein dankbares Gedächtnis haben werden.« Als Herr Pickwick so weit gekommen war, hielt Hiob Trotter mit satirischer Würde die Hand ans Ohr, als läge ihm alles daran, ja, keine Silbe von Herrn Pickwicks Rede zu verlieren. »Und ich habe nur noch hinzuzufügen, Sir«, fuhr Herr Pickwick außer sich vor Zorn fort, »dass ich Sie für einen Schurken und einen Galgenstrick und einen größeren Schandbuben halte, als mir je einer vorgekommen ist oder als ich je von einem gehört habe, mit Ausnahme des höchst frommen und heiligen Landstreichers in der maulbeerfarbigen Livree.« »Ha, ha, ha«, lachte Jingle, »ehrlicher Kerl, Pickwick, gute Seele, wackerer alter Knabe, aber müssen Sie nicht leidenschaftlich werden, bös Ding das, sehr bös, nun, nun, sehen uns wohl wieder, nur den Mut nicht sinken lassen, jetzt hierab, ab.« Mit diesen Worten setzte Herr Jingle den Hut in seiner gewohnten Weise auf und schritt aus dem Zimmer. Hiob Trotter blieb stehen, sah sich ringsum, lächelte, machte gegen Herrn Pickwick eine spöttisch-feierliche Verbeugung, gab Herrn Weller einen Wink, dessen freche Verschlagenheit jede Beschreibung beschämt, und folgte den Fußstapfen seines hoffnungsvollen Herrn. »Sam«, rief Herr Pickwick, als Herr Weller nachfolgte, »Sir, bleib!« Herr Weller schien unschlüssig. »Darf ich diesen Hiob im Garten nicht noch etwas ausstäuben?« fragte Herr Weller. »Nein«, erwiderte Herr Pickwick. »Darf ich ihm nicht am Gartentor noch einen Fußtritt geben, Sir?« fragte Herr Weller. »Nein, unter keinen Umständen«, erwiderte sein Herr. Zum ersten Male seit seiner Anstellung sah Herr Weller für einen Augenblick missvergnügt und unglücklich aus. Aber bald klärte sich sein Gesicht auf, denn der schlaue Herr Muzzle, welcher sich hinter die Haustüre versteckt hatte, brach gerade im rechten Moment hervor und hatte das Glück, durch seine außerordentliche Gewandtheit Herrn Jingle und seinen Adjutanten kopfüber die Treppe hinab in die Töpfe zu werfen, worin die amerikanischen Aloe entstanden. »Nachdem ich mich meiner Pflicht entledigt habe, Sir«, sagte Herr Pickwick zu Herrn Nupkins, »so will ich mich jetzt mit meinen Freunden von Ihnen verabschieden. Indem wir Ihnen für die uns erwiesene Gastfreundschaft danken, erlauben Sie mir, Sie in unser aller Namen zu versichern, dass wir diese nie in Anspruch genommen noch uns auf eine solche Weise unserer früheren Verlegenheit entzogen haben würden, wären wir nicht durch ein strenges Pflichtgefühl dazu bestimmt worden. Wir kehren morgen nach London zurück. Ihr Geheimnis ist sicher bei uns aufgehoben.« Als sich Herr Pickwick auf diese Weise gegen die Behandlung ausgelassen hatte, die ihnen am Morgen widerfahren war, machte er den Damen eine tiefe Verbeugung und verließ, ungeachtet der dringenden Einladung der Familie, mit seinen Freunden das Zimmer. »Nimm deinen Hut, Sam«, sagte Herr Pickwick. »Er ist unten, Sir«, erwiderte Sam und eilte hinunter, um ihn zu holen. Nun war aber niemand in der Küche als das hübsche Stubenmädchen, und da Sams Hut verlegt war, so musste er ihn suchen, und das hübsche Stubenmädchen leuchtete ihm. Sie mussten die ganze Küche durchsuchen, und das hübsche Stubenmädchen ließ sich in ihrer Besorgnis um den Hut auf ein Knie nieder und durchstöberte alles, was in dem kleinen Winkel hinter der Türe aufgehäuft lag. Es war ein unbequemer Winkel. Man konnte nicht hinkommen, ohne vorher die Türe zu schließen. »Hier ist er«, rief das hübsche Stubenmädchen. »Dieser ist's, nicht wahr?« »Lassen Sie sehen«, sagte Sam. Das hübsche Stubenmädchen hatte das Licht auf den Boden gestellt, und da es nur einen matten Schein von sich warf, war Sam genötigt, sich ebenfalls auf die Knie niederzulassen, um zu sehen, ob es wirklich sein Hut war oder nicht. Der Winkel war außerordentlich eng, und deswegen, es trug niemand anders die Schuld als der Mann, der das Haus gebaut hatte, kamen Sam und das hübsche Stubenmädchen notwendig sehr nahe zusammen. »Ja, das ist er«, sagte Sam, »leben Sie wohl.« »Leben Sie wohl«, antwortete das hübsche Stubenmädchen. »Leben Sie wohl«, sagte Sam, und als er das sagte, ließ er den Hut fallen, dessen Auffindung so viele Mühe gekostet hatte. »Wie sind Sie so ungeschickt«, rief das hübsche Stubenmädchen aus, »Sie werden ihn wieder verlieren, wenn Sie nicht besser Acht geben.« Und um diesem vorzubeugen, setzte sie ihm denselben auf den Kopf. Ob nun das Gesicht des hübschen Stubenmädchens noch hübscher aussah, als es dem Gesicht des Sams zugekehrt war, oder ob es eine zufällige Folge des Umstandes war, dass sie einander so nahe waren, dies ist eine Frage, die bis auf diesen Tag noch nicht entschieden ist. Kurz, Sam küsste sie. »Sie haben das doch nicht mit Fleiß getan?«, fragte das hübsche Stubenmädchen errötend. »Nein«, antwortete Sam, »aber jetzt will ich es mit Fleiß tun.« Somit küsste er sie wieder. »Sam«, rief Herr Pickwick von der Treppe herunter. »Ich komme, Sir«, erwiderte Sam hinaufeilend. »Wo bist du so lange gewesen?«, fragte Herr Pickwick. »Es lag etwas hinter der Tür, Sir. Darum konnten wir sie so lange nicht aufmachen«, antwortete Sam. Und dies war der erste Akt in Herrn Wellers erster Liebe. Ende von Abschnitt 26, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 10. April 2025.